kenne eine Geschichte. Sie handelt von diesen Tunneln. Ich hab's nicht selbst erlebt, aber es gab mal eine Art Aufstand. Der Zwangsarbeiter, die bauten diesen Tunnel. Sie mussten deswegen die Arbeit nicht. Ich erzähle, was passiert ist. Nennen Sie mich keinen Lügner, wenn Sie es hören. Diese Tunnelanlage ist geschlossen, weil es da unten nicht geheuer ist. Niemand geht gern dort runter. Doch nicht alle waren tot, als sie das Loch dann wieder zuschütteten.